Wir können ihm nichts Schöneres sagen, weil er sein Herz uns hingegeben hat. Er hat nicht ein bisschen von sich hingegeben, sondern er hat uns sein Herz gegeben, sein Innerstes hat er ausgeschüttet für dich und für mich. Und deshalb können wir nur reagieren auf so eine Liebe, die uns entgegengebracht wird, indem wir sagen, Herr, und mein Herz gehört dir. Kannst du das sagen von ganzem Herzen? Mein Herz gehört dir. Mein Herz gehört dir. Mein Herz gehört dir. Mein Herz gehört dir. Mein Leben gehört dir. Mein Leben gehört dir, nicht meinen Vorstellungen, nicht meinen Bequemlichkeiten, sondern mein Herz und mein Leben gehört dir, Herr. Und dann kommt Freude in unser Herz, weil es ist die ultimative Freiheit, wenn uns er sein Herz gehört, wenn ihm unser Herz gehört, nicht irgendetwas anderes. Ihm unser Herz gehört, dann sind wir frei. Dann sind wir frei. Dann sind wir frei. Da müssen wir nichts mehr vor ihm verstecken und sagen, Herr, da darfst du nicht ran. An meine Finanzen, oh Hilfe, an meine Vorstellung von meinem Leben. Nee, Herr. Aber du darfst mich segnen, Herr. Du darfst mich segnen. So klappt das nicht mit dem Herrn. Es ist umgedreht. Wir, er hat uns sein Herz gegeben. Wir geben ihm unser Herz. Und dann haben wir das beste Leben, das man sich überhaupt vorstellen kann. Das stärkste Leben. Das erfüllteste Leben, weil unser Herz hungert doch nach Erfüllung. Wir wollen doch nicht irgendein bürgerliches Leben einfach bis zur Rente und dann für den Sarg gespart. Nein, du bist zu viel mehr bestimmt. Wir sind bestimmt, ein Leben wie Jesus zu führen. Wie im Himmel so auf Erden. Oh, danke, wie im Himmel so auf Erden. Und wir bringen den Himmel auf die Erde. Den Himmel auf die Erde. Oh, sag mal, ich bringe den Himmel auf die Erde. Und ich hatte ganz ähnlich wie Tom ein Wort. Und ich hatte diesen Eindruck, hinkt nicht auf zwei Seiten. Hinke nicht auf zwei Seiten. Und ich habe empfunden, dass Gott eine oder mehrere Personen ruft, sich klar für ihn zu entscheiden und nicht den Menschen gefallen zu wollen. Weil du kannst es nicht jedem recht machen. Du wirst absolut scheitern, es jedem recht zu machen. Und du brauchst es auch gar nicht jedem recht zu machen. Jesus möchte, dass du zu dem stehst, was du glaubst. Und so wie er zu dir steht, möchte er, dass du zu ihm stehst. Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, stehen wir zu ihm, stehen wir zu unserem Gott, ob das jemandem gefällt oder nicht. Ich sag dir, viel mehr gefällt es. Wir fürchten uns nicht, wir schrecken nicht zurück, sondern wir haben unser Leben, so wie er, ausgegossen. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Aber wenn du da tiefer rein bist, streck einfach mal deine Hände aus. Und Herr, wir sagen hier, Herr, hier ist unser Leben. Und wir wollen nicht mehr auf zwei Seiten hinken und den Menschen gefallen, sondern Herr, wir wollen dir gefallen. Wir wollen nicht den Menschen, die dich nicht kennen, gefallen und nach dem Mund reden, sondern danke, Herr, dass du uns die gute Nachricht ins Herz gelegt hast und dass wir hier sind als dein Licht und als dein Salz, um das auf der Welt zu verkünden. Oh. Und ich danke dir für einen neuen Mut und eine neue Kühnheit, zu dir zu stehen. Herr, wir greifen das in diesem Moment. Halleluja. Und von dir zu erzählen, die gute Nachricht weiterzugeben an jedem Ort, zu gelegenen und zu ungelegenen Zeit. Halleluja, danke Herr für Möglichkeiten, dich weiterzugeben. Und danke, dass wir nicht hinterm Berg halten, sondern dass wir von dir erzählen, der uns befreit hat, der uns geheilt hat, der uns die Schuld vergeben hat. Oh, danke Herr, dass wir keine Tage mehr verschwenden, weil jeder Tag so kostbar ist für dich. Oh, danke. Und wir hinken nicht mehr auf zwei Seiten. Sag mal, ich hinke nie mehr auf zwei Seiten. Ich hinke nie mehr auf zwei Seiten. Ich hinke nie mehr auf zwei Seiten. Ich hinke nie mehr auf zwei Seiten. Ich hinke nie mehr auf zwei Seiten. Nur um die Anerkennung von den Menschen in der Welt zu haben. Halleluja. Weil du kriegst die Anerkennung vom lebendigen Gott. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für eine Armee, die sich erhebt. Eine Armee, die aufsteht. Die sich ihres Gottes nicht schämt. Die sich des Evangeliums nicht schämt. Sondern die zu ihrem Gott steht. Halleluja. Und seine Liebe überall hinbringt. Danke, Herr, dass du uns zu Liebenden gemacht hast. Deine Liebe in uns ist. Und dass wir deine Liebe fließen lassen. Und dass wir in diesem Strom, weißt du, wir gehen einfach diesem Strom, der hier ist. Du gehst einfach, nimmst den mit. Du gehst nicht hier raus und dann bist du irgendwie in der Welt wieder. Nein, du nimmst den Strom, der hier ist. Der ist ja in dir. Du nimmst ihn mit. Überall. Wir nehmen diesen Strom mit. Es ist der Herr. Es ist der Herr. Es ist der Herr, den wir mitnehmen. Überall. Wo wir sind. Halleluja. Wir verstrahlen sein Licht und seine Liebe und seine Heilung und seine Befreiung und sein Glück. Oh, Halleluja. Danke, Herr. Du bist unser Glück. Du bist unser Glück. Du bist unser tiefstes Glück. Oh, danke, Herr, du erfüllst unser Herz. Du erfüllst unser Herz. Du erfüllst unser Herz. Und dann können wir gar nicht anders, als von dir zu reden. Oh, Halleluja. Oh, danke. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für eine neue Füllung. Für eine neue Füllung, gerade jetzt. Und nimm diese neue Füllung. Diese neue Füllung. Danke für diese neue Füllung von dir, Heiliger Geist. Voll gefüllt, voll gefüllt, voll gefüllt. Weißt du, wir leben ein Leben voll gefüllt. Nicht ein bisschen, sondern das echte Leben eines Christen ist ein Leben, das voll gefüllt ist. Mit dem Besten von Gott. Mit dem Besten von ihm. weißt du, er spielt in dein Herz. Er spielt dir zu. Über dich. Der Herr tanzt über dich. Er freut sich über dich. Er freut sich über dein hingegebenes Herz. Und er tanzt über dich. Tanzt über dich. Oh, willst du mit tanzen? Du hingehst, bevor wir jetzt das mächtige Wort von unserem Pastor hören, sag nochmal zu jemandem, dem du begegnest, du bist so unendlich geliebt und ich liebe dich auch. Nicht. Halleluja. Halleluja. Ja, du bist so unendlich geliebt. Halleluja. So gut. Jesus liebt dich. Der Vater liebt dich so schön. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Papa liebt dich. Herzlich willkommen bei Papa. Amen. Herzlich willkommen bei Papa. Halleluja. Schön, dass ihr da seid. So gut. Danke auch für eure Gebete für gestern. Wir haben gestern eine neue Glory Life Gemeinde eröffnet, eingesetzt in Heidenheim. 1 Stunde 5 Minuten von hier entfernt mit dem Auto. Wir haben ein paar Bilder auch, könnt ihr euch angucken. Genau. Glory Life Heidenheim. Halleluja. War eine super starke Zeit dort in der Gegenwart Gottes. Wir haben Hans-Gerd und Dagmar Hascher eingesetzt als Pastoren dort. Und sie haben zum Schluss auch noch einen Blumenstrauß bekommen. Halleluja. Genau, jetzt gesegnet worden. Und ja, herzlichen Glückwunsch nochmal, Hans-Gerd und Dagmar. Super, sehr schön. Halleluja. Wunderbar. Ja, und dann habe ich die Geschichte gehört von 2 Schiffbrüchigen, die auf eine Insel gekommen sind, auf eine einsame Insel, wo sonst kein Mensch war und kein Haus weit und breit, nichts. Und der eine Schiffbrüchige hat sich entspannt unter die Palme gelegt und der andere ist panisch über die Insel gelaufen und hat gesagt, oh, hier kommen wir nie wieder weg, keine Chance, was machen wir, hier findet uns ja keiner und so weiter. Und der andere hat der sich an die Palme gelehnt hat, zu ihm gesagt, oh, mach dir keine Sorgen, sei ganz entspannt. Schließlich verdiene ich mehr als 100.000 Euro pro Woche. Da hat der andere gesagt, ja, was bringt uns das, mehr als 100.000 Euro pro Woche hier auf dieser Insel, hier kannst du kein Boot kaufen, hier gibt's nichts zu essen, gibt's auch nichts, gegen Hunger und Durst nützt dir dein ganzes Geld nichts, wir kommen hier nie wieder weg. Und der Entspannte unter der Palme sagt, ja, da irrst du dich ganz gewaltig, weil ich verdiene nicht nur 100.000 Euro pro Woche, sondern ich spende außerdem 10% meiner Kirche. Du kannst davon ausgehen, mein Pastor findet mich auf jeden Fall. Halleluja. Weißt du dann? Halleluja. Also, gut. Keine Sorge, auch wenn du nicht mehr als 100.000 Euro pro Woche verdienst, ich finde dich. Wenn du deinen Zehnten nicht gibst, dann weiß ich nicht genau, aber das können wir dann nochmal schauen. Okay. Okay, Halleluja. Wir wollen heute Psalm 91, ich möchte heute beginnen oder die Predigt daran aufhängen, letztendlich Psalm 91, Vers 1, wo es heißt, und ich nehme die Version, so wie sie in der King James Version ist, Vers 1, wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt oder wer am versteckten Ort des Höchsten sesshaft ist, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Wie von euch wollen im Schatten des Allmächtigen bleiben? Was bedeutet im Schatten des Allmächtigen zu bleiben? Also der Schatten des Allmächtigen ist nichts weniger als die Abstrahlung seiner Herrlichkeit. Der Schatten des Allmächtigen, ja, du findest die Parallele in der Apostelgeschichte 5, wo es heißt, der Schatten von Petrus heilte die Kranken. Amen. Es war die Abstrahlung von Petrus, die Abstrahlung der Herrlichkeit. Was ist der Schatten des Allmächtigen? Der Schatten des Allmächtigen ist die Abstrahlung Gottes, ist der Schutzraum Gottes, ist der Heilungsraum Gottes. Nadja hatte vorher diesen Eindruck von diesem Heilungsraum, von diesem Heilungspool. Ja, die Abstrahlung des Allmächtigen, der Schatten des Allmächtigen ist dieser Ort, in dem wir bestrahlt werden mit der Energie des Himmels, ist der Ort, an dem wir Heilung erfahren, ist der Ort, an dem wir Transformation erfahren. Wie viele von euch wollen transformiert werden noch ein bisschen, solange du hier auf dieser Erde bist? Halleluja. Bevor die endgültige Transformation kommt. Ja, wir können noch ein bisschen Transformation gebrauchen. Halleluja. Weißt du, der Schatten des Allmächtigen, unter dem Schatten des Allmächtigen werden wir transformiert. Das ist 2. Korinther 3, 18. In der erweiterten Übersetzung heißt es, wir werden permanent verwandelt in sein ureigenes Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und in immer größeren Glanz, wie es vom Herrn, der Geist ist, geschieht. Und es werden wir, ist der gleiche Vers, es werden wir, indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Mit anderen Worten, indem wir unter dem Schatten des Allmächtigen sind. Heute Morgen hier bist du unter dem Schatten des Allmächtigen. Sag mal zu deinem Nachbarn, herzlich willkommen unter dem Schatten des Allmächtigen. Halleluja. Preis den Herrn. Und Psalm 91 sagt, wir sollen unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben. Das ist offensichtlich erstrebenswert. Ja? Wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Das heißt, es geht darum, dass wir als Christen, dass wir lernen, wirklich unter dieser Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes, unter diesem Schatten des Allmächtigen zu bleiben. Ja? Johannes 15,5 heißt es, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das Bleiben bringt Frucht hervor. Unter dem Schatten, unter der Abstrahlung der Herrlichkeit zu bleiben, bringt Frucht hervor. Bringt dauerhafte Frucht hervor. Halleluja. Wie viele von euch wollen also dauerhaft unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben? Okay, jetzt gehen wir zurück zu Psalm 91, Vers 1. Wie passiert das? Wie bleiben wir dauerhaft unter dem Schatten des Allmächtigen? Ja, Psalm 91, 1, ich habe es gerade gelesen. Wer am Versteck Ort des Höchsten, ich sag mal sesshaft ist, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Das heißt, offensichtlich geht es darum, es geht um diesen versteckten Ort. Es geht darum, an diesem versteckten Ort zu wohnen. Wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Okay, was bedeutet das? Es bedeutet also, dass wir innerlich an den Ort gehen, wo Gott wohnt. Amen. 1. Timotheus 6, Vers 16 sagt, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. Deswegen der versteckte Ort. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. Durch Jesus aber ist der Weg für uns an diesen zunächst mal unzugänglichen Ort, an diesen versteckten Ort, erst durch Jesus frei. Amen. Durch Jesus haben wir freien Zugang. Hebräer 10, 19 heißt es, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Halleluja. Das heißt mit anderen Worten, in Relation zu den Dingen dieser Welt, die wir sehen im Sichtbaren und die um uns herum sind, die Umstände und die Welt und so weiter. In Relation zu all diesen Dingen wohnt Gott an einem versteckten Ort, an einem anderen Ort, an einem für diese Welt fremden Ort, ein für diese Welt auch unzugänglicher Ort. Aber durch Jesus ist dieser Wohnort Gottes für uns zugänglich gemacht. Herr Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Aber das bedeutet auch, dass wir durch Jesus zum Vater an diesen versteckten Ort kommen. Amen. Kommen können und sogar dort sesshaft werden können. Halleluja. Wie von euch wollen sesshaft werden mit Gott an diesem Ort? Halleluja. Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade. Das heißt, wie hast du Zugang erhalten zum versteckten Ort? Durch Glauben. Sag mal laut, durch Glauben. Durch Glauben hast du Zugang erhalten an diesen versteckten Ort in Gott, der für diese Welt unzugänglich ist, aber der für uns durch Jesus zugänglich gemacht ist, durch Glauben. Das heißt, durch Glauben kannst du an diesen Ort kommen, durch Glauben kannst du an diesen Ort gehen und durch Glauben kannst du auch an diesem Ort bleiben. Wer im versteckten Ort des Höchsten sesshaft wird, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Du bleibst unter seiner permanenten Abstrahlung, wenn du es lernst, sesshaft zu werden an diesem versteckten Ort mit Gott und in Gott. Halleluja. Und ihr Lieben, es gibt zwei wesentliche Pfeiler der Praxis, einfach ganz praktisch auch für unser Leben, wie wir sesshaft werden an diesem Ort. Wie wir sozusagen das praktizieren. Amen. Zwei wichtige Pfeiler der Praxis. Der erste Pfeiler ist, du kommst an diesen versteckten Ort des Höchsten für dich allein. Für dich allein. Das ist ein wesentlicher Pfeiler. Für dich allein. Ja, Jesus hat es gesagt, Matthäus 6, Vers 6, er hat gesagt, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, das ist nicht nur im Sichtbaren, sondern auch symbolisch, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Irgendwie ist hier irgendein Pfeifen im Raum. Könnt ihr das hören? Ich weiß nicht, hat irgendjemand sein Hörgerät nicht richtig eingestellt oder irgendwie oder was ist das? Also das kommt nicht von unserer Technik, glaube ich, oder? Das Pfeifen. Die Lüftung. Ah, was hat denn die heute? Da pfeift's heute oder was? Pfeift der Wind, okay. Wir nehmen das prophetisch als den Wind des Geistes, der pfeift. Halleluja. Preist den Herrn. Und wir sagen, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Da hast du wieder diesen versteckten Ort des Höchsten. Ja, geh an diesen versteckten Ort mit anderen Worten. Ja, lass einfach diese Einflüsse dieser Welt hinter dir. Schließ nicht nur deine natürliche Tür zu. Ja, das ist auch wichtig, ja, dass du Ruhe hast. Das weiß ich, wenn du Kinder hast, dass sie vielleicht mal einfach mal nicht reinkommen, sondern dass der andere Elternteil nach ihnen schaut oder wie auch immer. Ja, dass du schließt schließ deine Tür im Äußeren zu, um diese Zeit zu haben am versteckten Ort des Höchsten. Aber gleichzeitig auch verschließt du die Tür deines Herzens für all die Einflüsse, die von außen an sie herankommen, an dein Herz herankommen wollen, an deine Seele herankommen wollen. Für all diese Einflüsse, für all diese Gedanken, für all diese Umstände, alles, was da irgendwie um dich herum fliegen will. Du verschließt die Tür deines Herzens für diese Dinge. Und ich sag mal so, du entschwebst im Geist an diesen versteckten Ort des Höchsten. Durch Glauben. Amen, durch Glauben. Frag nicht lang, wie mache ich das? Durch Glauben, du bist da. Der Weg ist frei. Stell dich drauf, das Blut Jesu hat den Weg frei gemacht. Du kannst es dir leisten, dieser Welt zu entschweben und an den versteckten Ort mit Gott zu kommen. Amen. Du kannst es dir leisten, ja, du sollst es sogar, weil Psalm 91 ermutigt dich dazu. Er sagt, wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Und das ist offensichtlich positiv. Amen. Das heißt, du entschwebst an diesen geistlichen Ort in Gott und da bleibst du bewusst und lässt dich von seiner Herrlichkeit bestrahlen. Wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Das kannst du dir vorstellen, ja? Das hilft dir. Also Glaube wird auch durch Vorstellung aktiviert. Du aktivierst es durch Glauben, indem du dir das vorstellst. Jawohl, jetzt entschwebe ich, jetzt ist die Tür zu, jetzt entschwebe ich an den versteckten Ort des Höchsten. Und da habe ich Gemeinschaft mit Gott. Da lasse ich mich von ihm imprägnieren, von seinem Geist imprägnieren. Da habe ich Gemeinschaft mit ihm auf du und du. Ja, von Mose heißt es, dass er auf dem Berg geredet hat mit Gott, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Weißt du, wie viel mehr wir, für die der versteckte Ort des Höchsten frei zugänglich gemacht ist. Wir müssen gar nicht mal auf den Berg gehen. Es reicht, wenn du in dein Schlafzimmer gehst oder in dein Arbeitszimmer gehst oder wo auch immer und die Tür zumachst und schon ist dieser Ort da. Und wenn Mose mit ihm von Angesicht zu Angesicht reden konnte wie ein Freund und wir in einem besseren Bund leben, weißt du, dann kannst du mindestens so wie Johannes einfach deinen Kopf an die Brust von Jesus legen. Dann kannst du dein Ohr an das Herz des Vaters legen. Dann kannst du wirklich diese intimste Gemeinschaft mit ihm pflegen an diesem versteckten Ort des Höchsten. Durch Glauben. Sieh dich einfach mal in deiner Zeit mit Gott. Sieh dich einfach mal, wie du dein Ohr an das Herz von Jesus legst, wie du an seiner Brust legst. Sieh dich einfach mal in dieser Geborgenheit in ihm. Sieh dich einfach oder im Schoß des Vaters. Als Beispiel. Ja, sieh dich einfach mal in dieser Geborgenheit mit ihm. Und da tauschst du dich aus mit ihm, da redest du mit ihm. Du lässt ihm insbesondere auch Raum dafür, dass er zu dir reden kann. Amen. Das ist auch im versteckten Ort des Höchsten. Ja, du kannst ihm deine Sachen sagen, das ist auch gut. Aber an der Brust von Jesus liegen heißt einfach auch seinen Herzschlag hören. Das heißt, von ihm hören, von ihm wahrnehmen. Was sagt er dir? Was ist ihm wichtig? Was ist ihm auf dem Herzen? Du wirst eins mit ihm, du verschmilzt mit ihm, du verschmilzt mit deinem Herrn, du verschmilzt mit Jesus, du verschmilzt mit dem Vater, du verschmilzt mit dem Heiligen Geist. Und er kann zu dir reden. Und er sagt dir Dinge. Halleluja. Das Einzige, was du beachten musst in deiner Beziehung zum Herrn ist, auch im Hören der Stimme Gottes ist, der Rahmen für deine Beziehung zum Herrn ist immer das Wort Gottes. Manche, die entschweben so weit an den versteckten Ort, dass sie plötzlich Dinge hören, oder meinen zu hören, oder meinen, dass sie von Gott sind zu hören, die letztendlich dem Wort Gottes widersprechen. Ich sage dir, das ist nicht die Stimme Gottes. Der Rahmen für deine Beziehung zu Gott ist immer das Wort Gottes. Was er hier gesagt hat, dem wird er nicht widersprechen. Also du bist nicht mehr als Paulus, du bist nicht mehr als Petrus. Er wird dir nicht plötzlich Sachen sagen, so nach dem Motto, mein besonders superheiliger, ich sag dir Sachen, die ich noch keinem vorher gesagt habe. Vielleicht sagt er dir Sachen, die er noch keinem vorher gesagt hat, aber es wird immer in dem Rahmen sein, dessen, was er bereits gesagt hat. Amen. Halleluja. Das heißt, das ist der Rahmen für unsere Beziehung zu Gott. Amen. Und in diesem Rahmen gehen wir an den versteckten Ort und lassen ihn zu uns reden. Amen. Und wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Das heißt, er bleibt unter dieser Imprägnierung seiner Herrlichkeit. Das ist der erste Pfeiler der Praxis deines Lebens am versteckten Ort. Für dich allein. Im, wie man so schön sagte früher, im stillen Kämmerlein. Amen. Es kann auch eine Kammer sein. Es kann auch ein großes Zimmer sein. Es muss nicht klein sein. Egal, aber es muss still sein. Das heißt, alles andere muss rausgesperrt sein. Der zweite Pfeiler dieses kontinuierlichen Aufenthaltes am versteckten Ort des Allerhöchsten ist das gemeinschaftliche Raum machen für die Gegenwart Gottes. Und das ist ganz wichtig, das ist der zweite Pfeiler, weil Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, deine persönliche Zeit mit Gott ersetzt nicht die gemeinschaftliche Zeit mit Gott. Und umgekehrt. So, beides gehört zusammen. Ja, die persönliche Zeit mit Gott ist der eine Pfeiler der Praxis des Lebens am versteckten Ort. Der andere Pfeiler ist, gemeinschaftlich an diesen versteckten Ort zu gehen, so wie wir es heute Morgen stark getan haben, ja, wie es auch im Lobpreis eigentlich schon alles da war. Eigentlich war schon alles da, was ich predigen wollte. Preis, das liebe ich immer zu predigen, wenn eigentlich alles im Lobpreis schon da ist und es schon spürst, ohne dass du es abgesprochen hast mit irgendjemand. Aber es ist so, weißt du, Gott lockt uns an diesen versteckten Ort in dieser Zeit. Das ist ihm offensichtlich ganz stark auf dem Herzen. Ja. Er lockt dich dahin, er ruft die Braut aus der Kammer ihrer Isolation und sagt, hey, komm mit mir an den versteckten Ort. Und dieser Ruf, der ist in deiner persönlichen Zeit mit ihm und dieser Ruf ist für uns gemeinschaftlich. Ja, wenn Leute sagen, hey, ich habe meine persönliche Zeit mit Gott und ich lasse dafür die gemeinschaftliche Zeit mit Gott ausfallen, dann sage ich dir, verführt. Widerspricht dem Wort Gottes, widerspricht der Bibel. Ja, die Bibel sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Die Bibel sagt, Psalm 22, Vers 3, ich wohne im Lobpreis meines Volkes. Ja, ich wohne in der Gemeinschaft. Ja, weißt du, das Zentrum einer christlichen Gemeinschaft sollte immer das sein. Weißt du, neben allen anderen guten Dingen, Beziehungen bauen und all diese schönen Sachen, die man gemeinsam einfach tun kann, gemeinsam bowlen gehen, so wie letzte Woche oder heute gemeinsam Mittagessen und sich gemeinsam über bestimmte Themen austauschen und so weiter, ist alles wunderbar. Aber das Zentrum jeder christlichen, wirklich christlichen Gemeinschaft sollte sein, dass wir gemeinschaftlich an den versteckten Ort des Höchsten gehen. Das heißt, dass wir gemeinschaftlich ihn anbeten und preisen und loben mit diesem einen Ziel, an diesen versteckten Ort zu kommen und bestrahlt zu werden von der Herrlichkeit Gottes. Und es gibt nichts, was dieses gemeinschaftliche Erleben und Erfahren ersetzen kann. Auch nicht deine persönliche Zeit, sondern das eine ergänzt das andere. Das eine gehört zum anderen. Tatsächlich ist es so, je stärker du in der Gemeinschaft die Gegenwart Gottes erlebst, umso stärker wird es auch in deiner persönlichen Zeit werden. Und umgekehrt, je stärker wir alle in unserer persönlichen Zeit mit Gott leben und konsequenter bleiben, umso stärker wird wieder unsere gemeinsame Zeit mit Gott sein. Also es ist sozusagen wie ein göttliches sich einander hochschaukeln sozusagen. Weißt du, Gottesdienst ist der Ort, der bestimmt ist für diese Begegnung. Ja, ich weiß, im Laufe der letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte war Gottesdienst alles Mögliche. Gottesdienst war Ritual, Gottesdienst war einfach nur Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, Gottesdienst war dieses, war jenes. Aber eigentlich von der Bibel her ist Gottesdienst dafür bestimmt, ein Ort zu sein, in dem die Gegenwart Gottes präsent ist und wo wir gemeinsam sozusagen Gemeinschaft haben am versteckten Ort, wo wir gemeinsam im Geist entschweben an diesen Ort und diese Gemeinschaft genießen. Das sollte im Zentrum stehen. Amen. Und wo das im Zentrum steht, weißt du, da wirst du für deine persönliche Zeit wiederum beflügelt und wirst darin stärker und stärker werden, persönlich am versteckten Ort des Höchsten zu wohnen. Deswegen heißt es ja auch Hebräer 10, 25, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Ja. Also so diese sogenannten Führungen Gottes, ja, ich brauche jetzt einfach mehr Zeit für mich und für Gott und so weiter und so weiter. Vor allen Dingen, also wenn jemand sagt, ich brauche mehr Zeit für mich und deswegen lasse ich jetzt Gott außen vor, dann sage ich noch, okay, das ist ja wenigstens ehrlich. Ja? Das ist ja wenigstens ehrlich. Aber zu sagen, ich brauche jetzt mehr Zeit für mich und Gott alleine und deswegen lasse ich die Gemeinschaft hinter mir, das ist einfach nur eine religiöse Laberei. Das ist so. Weil du kannst nicht die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern hinter dir lassen und zu glauben, dass da Gott dabei ist. Es funktioniert nicht. Du brauchst die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern. Gott ist nicht mit dir in deinem stillen Kämmerchen, wenn du die Gemeinschaft mit den Geschwistern verlässt. Also vergiss es. Verstehst du? Es ist nur religiöser Geist, ja? Oder religiös verbrämter Ego-Trip. Amen. Ja, man kann immer alles verbrämen und sagen, ja, mit Gott und nur ich und Gott und so weiter. Das ist auch so ein Lieblingsspruch dann. Nur ich und Gott allein. Oh, wie wunderbar. Ich sag dir, nur ich und Gott allein kann gar nicht existieren in dieser Beziehung mit ihm. Sondern wir sind gesetzt in einen Leib. Wir sind gesetzt als Teil eines Leibes. Also meine Beziehung in meiner persönlichen Zeit ist nur so stark, wie wir wiederum gemeinsam auch diesen Gott erleben. Amen, das gehört zusammen, verstehst du? Halleluja, preis den Herrn. Wenn wir also beide Pfeiler wirklich ernst nehmen, beide sind diese zwei Pfeiler, die persönliche Zeit mit Gott und die gemeinschaftliche Zeit mit Gott, dann werden wir so richtig stark werden. Amen, dann gilt, wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Weißt du, ich will, dass Glory Life eine Bewegung ist, eine Gemeindebewegung ist, eine Gemeindefamilie ist, die unter der Abstrahlung des Höchsten bleibt. Amen. Die unter der Abstrahlung der Herrlichkeit bleibt, die transformiert wird durch die Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes, die Heilung erfährt, die Durchbruch erfährt, die Veränderung erfährt, durch die Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Also ich will, dass unsere Familie eine solche Gemeinschaft ist von Leuten, wo die Leute reinkommen schon im Gottesdienst, einfach hier reinkommen und sagen, wow, hier ist der Himmel offen, hier begegne ich Gott. Halleluja, hier ist Gott da. Und vielleicht laufen manche ängstlich raus und sagen, wow, Gott ist da. Und andere sagen, juhu, Halleluja, Gott ist da. Beide Reaktionen sind möglich, wenn du Gott begegnest. Aber auf jeden Fall bleibt keiner unverändert. Amen. Und damit das geschehen kann, ist es wichtig, wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt, persönlich in deiner persönlichen Zeit und wir gemeinsam in unserer gemeinschaftlichen Zeit, die beiden Pfeiler müssen wir pflegen. Halleluja. Kollektiv und individuell. Preist den Herrn. Und Psalm 91 spricht dann weiter, und das ist so wunderbar, ich weiß nicht, ob ich da heute auf alles eingehen kann, das ist dann nochmal eine Predigt für sich, aber also Psalm 91 spricht wirklich so wunderbar über die Auswirkungen dieses Bleiben im Schatten des Allmächtigen, unter dem Schatten des Allmächtigen. Ja. Das erste, was er sagt, ist, und das ist schon mal super, er errettet dich von der Schlinge des Vogelstellers. Ja, wenn du im Schatten des Allmächtigen bleibst, er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers. Was heißt es? Es heißt, dass Gott dich bewahrt vor den Fallen, die dir der Teufel in deinem Leben manchmal stellen will. Also die Fallen des Teufels sind nicht immer die offensichtlichen Versuchungen oder so, sondern die Fallen des Teufels sind eben manchmal auch so Dinge, die dich einfach irgendwie ablenken wollen oder abbringen wollen vom Weg Gottes. Die Falle kann zum Beispiel sein, eben, dass du glaubst, eine Stimme zu hören, die dir sagt, hey, nur noch du und Gott. Das kann auch eine Falle sein. Aber wenn du wirklich am versteckten Ort des Höchsten bleibst, dann sagt die Bibel, er bewahrt dich vor der Schlinge des Vogelstellers. Er bewahrt dich davor, auf irgendwelche Abwege zu gehen und du gehst deinen Weg sicher und du gehst deinen Weg gesegnet und du gehst deinen Weg, ohne dass du abweichst und du gehst deinen Weg, ohne dass irgendwas kommt und dich zur Seite drängt. Amen. Wie von euch wollen das? Ja, Paulus sagt, die Listen des Feindes sind uns nicht unbekannt. Ja, am versteckten Ort siehst du immer klar. Am wirklich versteckten Ort. In der Gemeinschaft. Für dich allein. Beides zusammen. Das siehst du klar. Und er bewahrt dich vor der Schlinge des Vogelstellers. Er bewahrt dich, sagt er weiter, vor der verderblichen Pest. Halleluja. Mit seinen Schwingen deckt er dich. Du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Mit anderen Worten, da ist Schutz, da ist Bewahrung. Einfach nur dadurch, dass du da bist. Weißt du, du weißt gar nicht, wie viel du schon bewahrt worden bist in deinem Leben, wo dir gar nicht bewusst ist, wo du gar nicht weißt, wie viele Engel da dabei mitgeholfen haben. Und das Ganze kommt einfach nur daher, dass du am versteckten Ort des Höchsten geblieben bist, dass du im Schatten des Allmächtigen warst, dass du von seiner Herrlichkeit bestrahlt wurdest, dass du einfach mit ihm unterwegs bist. Amen. Halleluja, komm, geben wir mal Jesus einen Applaus für alle diese Bewahrungen. Weißt du, von denen wir vielleicht gar nicht wissen, dass sie passiert sind, aber wo er uns bewahrt hat, wo er uns beschützt hat, wo er, was weiß ich, unbewusst hat er dir beim Autofahren das Lenkrad im richtigen Moment in die richtige Richtung gezogen. Ja. Am versteckten Ort des Höchsten, im Schatten des Allmächtigen, ist Schutz und Bewahrung. Und deswegen, weil Schutz und Bewahrung ist, heißt es dann weiter, du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Seuche, die im Finstern umgeht, vor der Pest, die am Mittag verwüstet. Du fürchtest dich nicht. Das heißt, im Schatten des Allmächtigen ist Freiheit von Furcht. Oh, Halleluja, das ist so wichtig in dieser Zeit. Amen. Freiheit von Furcht. Furcht hat keinen Raum in deinem Leben. Furcht hat keinen Raum im Leben eines Menschen, der unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Halleluja. Weil du weißt, Gott kümmert sich. Du bist geborgen in ihm. Da ist ein Ort der Furchtlosigkeit. Halleluja. Halleluja. Da heißt es dann sogar, 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Ja, was macht den Unterschied? Der Schatten des Allmächtigen. Halleluja. Also, was hätte dir schon alles passieren können in deinem Leben? Ja, wir sind, als wir das letzte Mal in Wien waren, als wir das Wochenende in St. Pölten gemacht haben, waren wir danach noch kurz in Wien. Und dann sind wir in Wien durch die Straße gelaufen und wir sind da so einfach so, das war so eine Fußgängerzone. Und plötzlich tut es einen Schlag auf der anderen Straßenseite und wir schauen dahin und dann hat es wirklich von so einem, ich glaube, es war so eine Sushi-Bar oder irgend sowas oder was Koreanisches, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas. Auf jeden Fall war das ein Leuchtschild praktisch, das da rausstand, also so richtig schweres Teil, ne? Also so Leuchtreklame praktisch, die rausstand. Und die ist einfach runtergekracht, zack. Und einen halben Meter von diesem, wo das Ding runterging, ist ein Mann gelaufen. Der ist auf das Ding zugelaufen, es macht zack, das Ding fällt vor ihm einen halben Meter zu den Füßen. Dachte, wow, eine halbe Sekunde früher, wenn er gewesen wäre, dann hätten wir jetzt einen Toten hier. Also so kann Bewahrung aussehen. Ich weiß nicht, ob er gläubig war, ob er unter dem Schatten des Allmächtigen war. Vielleicht war es unsere Abstrahlung auf die andere Straßenseite. Okay, jetzt nichts hier behaupten. Aber weißt du, da ist mir bewusst geworden, weißt du, es kann dir jeden Tag irgendwas auf den Kopf fallen. Aber du bist, Amen, du bist im Schatten des Allmächtigen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist im Schatten des Allmächtigen. Halleluja. Und deswegen fürchtest du dich nicht. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Nur schaust es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Und jetzt pass gut auf, so begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn, jetzt kommt's, er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Amen. Halleluja. Weißt du, da ist, ich sag mal so, wenn du am versteckten Ort des Höchsten bist und unter der Abstrahlung des Allmächtigen, also unter der Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes gehst, oder bis, gerade in dieser Zeit, ohne dass dir das bewusst wird, werden Engel freigesetzt in deinem Leben. Wird übernatürliche Hilfe freigesetzt. Also du siehst die Engel die meiste Zeit nicht, aber sie sind da. Und sie werden freigesetzt, gerade in dieser Zeit mit ihm. Gerade da kommt Verstärkung. Ja, wenn wir heute zum Beispiel, als wir heute hier gemeinsam angebetet haben, zum Schluss, weißt du, da setzen sich Engel frei. Wir gehen gemeinsam an diesen versteckten Ort, da setzen sich Engel frei. Und diese Engel, die haben natürlich verschiedene Aufgaben. Die einen sind dafür da, um uns zu beschützen und zu bewahren. Die anderen sind dafür da, um vor uns den Weg frei zu räumen. Um uns Türen zu öffnen vielleicht. Um uns Gunst zu geben oder Gunst zu ermöglichen in bestimmten Situationen. Um Lösungen zu schaffen. Um kreativ aktiv zu werden in unserem Leben. Die setzen sich frei, aber die setzen sich nicht einfach so frei, sondern die setzen sich frei, indem du mit deinem Geist Gemeinschaft hast mit seinem Geist. Da setzt sich's frei. Weil das ist das. Wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und jetzt kommt noch was. Auf Löwen und Ottern trittst du. Okay, ich weiß nicht, wie viele Löwen und Ottern es hier in Deutschland gibt, aber es ist auch nicht nur wörtlich zu verstehen. Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Okay, das gibt es auch nicht so viel in Deutschland. Höchstens eine Blindschleiche oder so, die trittst du leicht nieder. Aber gemeint ist, du hast Autorität. Wer vom versteckten Ort des Höchsten kommt, hat Autorität. Glaubst du, dass es ein Zufall ist, dass Jesus den Dämon aus diesem epileptischen Jungen ausgetrieben hat, den seine Jünger nicht austreiben konnten, ja, wo offensichtlich ein besonders schwerer Fall war? Glaubst du, dass es ein Zufall ist, dass er den gerade ausgetrieben hat, nachdem er vom Berg der Verklärung mit dem Vater gekommen ist? Lies nach in der Bibel, ist direkt die nächste Geschichte. Er war mit dem Vater auf dem Berg, er hatte diese Intimität mit ihm, er war am versteckten Ort des Höchsten, ja, Elia, Mose waren da, Engel haben sich freigesetzt und so weiter. Er kommt runter vom Berg und da ist dieser Junge mit diesem dicken Dämon drin, ja, den die anderen nicht austreiben konnten und bumm, ist er frei. Also auch Jesus brauchte diese Gemeinschaft mit dem Vater. Hab keine falsche Vorstellung, denk nicht, ja, Jesus, als er hier auf der Erde war, das war sowieso, der hat einfach nur so gemacht und es ging alles. Also der musste auch Gemeinschaft mit dem Vater haben. Deswegen hat er nachts meistens Gemeinschaft mit dem Vater gehabt, weil tagsüber haben sie ihn so bedrängt und so, dass er kaum Zeit hatte. Aber er brauchte diese Gemeinschaft mit dem Vater. Er musste auch vom versteckten Ort des Höchsten kommen, weil er war Mensch hier auf dieser Erde. Er hat seine Göttlichkeit für eine Zeit lang hinter sich gelassen. Er war immer noch Gott seiner Natur nach, aber er hat sie hinter sich gelassen. Und alles, was er hier auf dieser Erde getan hat, hat er als Mensch getan. Und deswegen gibt es für uns auch keine Ausrede, warum wir nicht das Gleiche tun können. Amen. Ja, deswegen hat er gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, besonders nein, wer an mich, nicht wer, das ist eine andere Stelle. Wer an mich glaubt, hat er gesagt, der wird auch die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Und dazu gehört aber die gleiche Praxis. Nämlich am versteckten Ort des Höchsten. Da kommt's her, da kommt die Inspiration her, da kommt die Ruhe her. Da kommt aus der Ruhe auch die Autorität her. Amen, weil du brauchst Autorität. Ich meine, um Dämonen auszutreiben, brauchst du Autorität. Um Kranke zu heilen, brauchst du Autorität. Aber du hast diese Autorität aus diesem versteckten Ort des Höchsten her. Also deswegen, ich möchte dich heute Morgen einfach süchtig machen nach diesem Ort. Amen. Weißt du, ich möchte einfach, dass du so einen Zug hast. Weißt du, Salomo hat es gebetet im Hohen Lied. Er hat gesagt, in Hohes Lied 1, Vers 4, hat gesagt, ziehe mich und wir werden dir hinterherrennen. So ist die Amplified-Übersetzung, ja. Der König bringt mich in seine Apartments. Cool, ne? Seine Apartments, ja? Nicht schlecht. Wir werden glücklich sein und uns in dir freuen. Weißt du, er hat gebetet, er hat gesagt, zieh mich. Weißt du, Gott will in uns diesen Sog bewirken, dass du plötzlich merkst, wow, oh ja, ich will wieder mehr am versteckten Ort des Höchsten sein. Ich will wieder mehr Gemeinschaft haben mit ihm. Ich will meine persönliche Zeit mit Gott ganz neu, wirklich, ich will sesshaft werden in ihm. Ich will entschweben von den natürlichen Dingen dieser Welt. Ich will sitzen am höchsten Ort mit ihm. Ich will zur Ruhe kommen in ihm. Ich will mich imprägnieren lassen von seiner Herrlichkeit. Und ich will auch in der Versammlung die Herrlichkeit Gottes erleben. Ich will die Priorität darauf setzen, gemeinsam mit anderen die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Ich will da, wo ich vielleicht darin nachlässig geworden bin, in den Versammlungen auch live dabei zu sein, da will ich das neu festmachen, weil ich will diesen Ort erleben. Ich will von diesem Ort her leben. Also das ist das, zieh mich dir nach. Halleluja. Er will uns ziehen. Er will uns ziehen. Halleluja. Halleluja. Und von dort her bekommst du Autorität. Und ich mache jetzt doch noch den Psalm 91 zu Ende, weil es so wunderbar ist. Vers 14 heißt es, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Es ist Bewahrung nochmal. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Weißt du, dein Leben am versteckten Ort des Höchsten positioniert dich für Gebetserhörung. Es positioniert dich dafür, dass du Dinge aussprichst und sie geschehen. Hiob 22, Vers 28 wird wirksam vom versteckten Ort des Höchsten her. Da heißt es, dekretierst du eine Sache, so wird sie zustande kommen. Und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Weißt du, das ist nicht einfach so. Das ist nicht einfach als Christ, weißt du, das ist nicht einfach nur so eine Wortologie sozusagen nach dem Motto, okay, sprich nur einfach immer das Richtige, dann läuft schon alles. Ja, weißt du, das richtige Sprechen ist wichtig, absolut. Aber du musst es auch vom richtigen Ort her sprechen, damit es Substanz hat. Amen. Wenn du es vom richtigen Ort her sprichst, nämlich vom versteckten Ort des Höchsten her, aus dem Schatten des Allmächtigen, dann wirst du erleben, genau das sagt Psalm 91, du rufst ihn an und er antwortet dir. Ich bin bei ihm in der Not, sagt er. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Dann wirst du erleben, wie deine Gebete erhört werden. Dann wirst du erleben, wie deine Dekrete, deine Proklamationen, wir lieben Proklamationen, Amen. Wer von euch liebt Proklamationen? Das Wort proklamieren, weißt du? Heilung proklamieren, die Verheißungen proklamieren. Wir haben es letzten Donnerstag hier in der Gebetszeit gemacht. Die Verheißungen Gottes proklamieren. Ich liebe das, das ist wichtig und das müssen wir. Und gleichzeitig ist wichtig, wir bekommen immer wieder die Autorität für unsere Proklamation, die Substanz für unsere Proklamation, von diesem versteckten Ort des Höchsten her. Amen. Deswegen ist das unsere Priorität. Halleluja. Und jetzt zum Schluss die letzte Verheißung. Das ist auch wunderbar. Ich sättige ihn mit langem Leben. Halleluja. Preist den Herrn. Also es ist schon interessant. Ich meine, es gibt ja wenige Studien, sage ich jetzt mal, über charismatische Christen jetzt so wie uns. Aber es gibt Studien, wo zum Beispiel Leute, die in Klöstern leben, untersucht wurden. Ja, die und ich habe mal eine Studie gelesen, da ging es wirklich darum, speziell um betende Nonnen und Mönche. Also die wirklich in Klöstern, es gibt ja unterschiedliche Klöster mit unterschiedlichen Aufgaben, aber die wirklich einfach wo diese Zeit mit Gott die Priorität ist. Ja, also die wirklich einfach im Gebet sind, im persönlichen Reden mit Gott. Ja. Und sie haben festgestellt, dass diese Leute, obwohl sie haben das verglichen mit anderen, zum Beispiel beim Thema Demenz, ja, es gibt eine bestimmte Zahl von Leuten einfach, die hat generell eine Anlage für Demenz. Ja. Vielleicht ich, vielleicht du, wir wissen es nicht. Aber nicht alle, die diese Anlage haben, bekommen auch Demenz. Ja, preis den Herrn. Du nicht. Amen. Du bist am versteckten Ort des Höchsten. Aber interessant ist, dass diese Nonnen und Mönche, die gebetet haben, haben zu einem viel, viel, also und die diese Anlage für Demenz hatten, haben zu einem viel, viel geringeren Prozentsatz diese Demenz bekommen, als die Leute in der Welt, die dieselbe Anlage hatten. Sie haben die Lebenserwartung studiert. Betende Leute, und das haben sie halt anhand von Mönchen und anhand von Nonnen natürlich studiert, betende Leute haben eine höhere Lebenserwartung. Das ist interessant, leben einfach länger. Ja, du hörst immer wieder von irgendeiner Nonne, die 108 ist und 110. Jetzt, ich glaube, der älteste Mensch oder älteste Frau der Welt ist letztes Jahr in Südfrankreich, glaube ich, gestorben. Das war eine Nonne, ja, mit, ich weiß nicht mehr genau, 113, glaube ich, genau. Ja, und die war immer noch fit im Kopf, ja, mit 113. Halleluja. Amen. Er hat schon fast bei Mose angekommen. Halleluja. Ja, preis den Herrn. Ich sättige ihn mit langem Leben. Sag mal, er sättigt mich mit langem Leben. Du wirst nicht vor deiner Zeit von hier weggeholt. Höchstens entrückt. Amen. Das sagen wir immer am Ende des Gottesdienstes, bis zur Entrückung. Ja, okay. Aber ansonsten, er sättigt dich mit langem Leben. Und jetzt das Letzte. Ihn lasse ich mein Heil schauen. Amen. Mit anderen Worten, wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der erreicht das Ziel seiner Seele am Ende. Amen. Das Ziel deines Lebens. Das Ziel deines Lebens ist, dass du eines Tages, entweder wenn die Entrückung kommt oder aber wenn du doch noch vielleicht mit 120 stirbst oder so. Ja, man muss ja den Glauben hochlegen, ja. Okay. Wie sagt man so schön, auf den Mond zielen und den Berg treffen, ja. Immerhin, ja. Also Ziel auf 120, wenn du nachher nur 108 wirst, vergeben wir dir auch. Aber wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der wird am Ende mit seiner Seele und seinem Geist in alle Ewigkeit bei Gott sein. Der wird sein Ziel erreichen. Amen. Da ist Sicherheit, dein Ziel zu erreichen. Amen. Wenn du sicher sein willst, dein Ziel zu erreichen, dann bleib einfach da. Bleib einfach da. Also das ist das Beste, was du tun kannst. Bleib in der Gemeinschaft der Gläubigen, die gemeinsam Gott suchen und die diese Ausrichtung haben auf die Herrlichkeit Gottes und auf das Erleben der Gegenwart Gottes, und bleib in dieser persönlichen Gemeinschaft mit ihm. Bleib am versteckten Ort des Höchsten. Halleluja. Lass dich immer wieder dahin ziehen. Bleiben heißt einfach, es kontinuierlich praktizieren. Weißt du, jeden Tag. Das sollte jeden Tag Raum haben. Oh ja, heute muss ich wieder ein bisschen sitzen am versteckten Ort. Ich muss noch mal ein bisschen da sein. Also da geht es gar nicht so sehr um irgendwas machen oder so. Es ist auch gut zu beten und Lobpreis und alles. Aber dann muss dieser Punkt kommen, wo du einfach da bist. Wo du einfach da bist. Halleluja. Wo du sagst, Herr, zieh mich. Ja. Ich bin bereit zu enteilen den Dingen dieser Welt. Ich bin bereit, die Tür meines Herzens zu verschließen für all die anderen Dinge und mit dir zu entschweben. Halleluja. Glory. Wie viele von euch sind bereit zu entschweben? Halleluja. Lass uns aufstehen. Dann sind wir schon ein bisschen näher dran, wenn wir stehen. Vielleicht nur noch schweben. Ja, neulich habe ich von einem Glory House das Zeugnis bekommen, dass die Gegenwart Gottes so stark war in dem Glory House, dass tatsächlich das Gefühl im Raum war, wie wenn die Leute abheben würden vom Boden. Und eine Frau hat wohl die Hand ihres Mannes ganz fest gehalten, weil sie Schiss bekommen hat, dass sie abheben könnte. Also es war sehr real, verstehst du? Ja, das kann sehr real werden. Ja, Bobby Connor hat es mal erlebt, der hier bei uns auch schon gepredigt hat, dass er während dem Predigen plötzlich geschwebt ist und einen halben Meter über der Bühne oder ich weiß nicht, oder 20 Zentimeter, ich weiß nicht genau wie viel, aber schon deutlich. Ja. Weißt du, Herrn, es kann passieren. Das ist ein sichtbares Zeichen für die Realität des Geistes. Ob du jetzt vom Boden abhebst, sichtbar, oder nur in Anführungszeichen im Geist entschwebst, ist letztendlich das Gleiche. Ja. Da, es kommt nicht so sehr auf die äußere Manifestation an, sondern es geht um die geistliche Realität. Halleluja. Also lass uns mal unsere Augen schließen. Halleluja. Und Vater, wir sind wirklich vereint in diesem Gebet, Herr, heute Morgen, in diesem Gebet von Salomo, der gesagt hat, zieh mich und ich werde dir hinterherrennen. Ich werde dir folgen. Ich werde mit dir an diesen versteckten Ort gehen. Halleluja. Halleluja. Das Lobpreisteam kann übrigens nach vorne kommen. Halleluja. Zieh mich. Wir sagen heute Morgen hier, zieh uns. Sag mal mit mir, zieh mich. Zieh mich an den versteckten Ort. Zieh mich in deinen Schatten, dass ich bleibe in der Gemeinschaft mit dir im Bereich der Abstrahlung deiner Herrlichkeit. Zieh mich an diesen Ort mit dir. Heute Morgen hier in Gemeinschaft mit meinen Geschwistern. Und gleichzeitig jeden Tag, immer wieder neu. Zieh mich, Heiliger Geist. Oh, zieh uns, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Oh, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, Herr. Heute Morgen hier. Ich danke dir, Herr, dass du diesen heiligen Sog hier entfachst. Wir haben es vorher schon auch im prophetischen Wort gehört. Du sehnst dich danach, dass wir uns dir aussondern, uns für dich aussondern, Herr. Und dass wir in diesen Sog eintreten, in diesen Sog in deine Gegenwart hinein, Herr. In diesen Sog an diesen versteckten Ort. Halleluja. Herr, wir wollen solche sein, die sich wirklich verlieren an diesem versteckten Ort mit dir. Halleluja. Halleluja. Wer spürt in seinem Herzen, einfach jetzt auch nachdem du das Wort gehört hast, wer spürt in seinem Herzen einen neuen Hunger nach diesem versteckten Ort? Streck mal deine Hand aus. Okay, das sind die allermeisten. Halleluja. Halt mal deine Hand ausgestreckt. Ich segne dich jetzt in dem Namen Jesus. Das Wort Gottes sagt, wer hungrig ist nach den Dingen Gottes, der wird gesättigt werden. Und da ist jetzt dieser Hunger in dir und so spreche ich dir zu. Gott, der Heilige Geist, reagiert auf deinen Hunger. Und in dem Namen Jesu Christi setze ich jetzt diesen Sog frei in dir. Oh, ich setze diesen göttlichen, heiligen Sog frei in dir ganz neu an diesen versteckten Ort des Höchsten. In dem Namen Jesus ganz neu, ganz neu, ganz neu in dir. Halleluja. Diesen Sog diesen Sog in die Gemeinschaft mit ihm, diesen Sog auch in die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern, diesen Sog einfach in diese Gemeinschaft am versteckten Ort des Höchsten. Ich setze es ganz neu in dir frei. Halleluja. Und wo der Feind versucht hat, in der Vergangenheit Dinge da wegzuhauen oder wegzubekommen, sei es durch Ablenkungen in deinem persönlichen Leben, wo du einfach die Tür nicht zugekriegt hast für die Ablenkungen der Welt, wo du die Tür nicht zugekriegt hast für den Trubel um dich herum. Oh, da setze ich jetzt ganz neu frei in dir diese Entschiedenheit, diese göttliche Entschiedenheit in Jesu Namen. Halleluja. Und dieser Ort ist für dich vorbereitet. Dieser Ort ist da für dich. Er wartet auf dich. Er wartet auf dich mit seiner Gegenwart. Er wartet auf dich mit seiner Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Und wo vielleicht Anstöße in deinem Herzen dich davon abgehalten haben, in die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern zu kommen und du gar nicht mehr wahrgenommen hast, dass wirklich Gott sich freisetzt in dieser Gemeinschaft und dass er wirklich wohnt im Lobpreis seines Volkes, weil du hier oder da irgendetwas erlebt hast mit irgendeinem Bruder oder einer Schwester, da setze ich dich jetzt in dem Namen Jesus frei davon. Und ich fordere dich einfach auf, diesen Anstoß loszulassen, abzugeben. Weißt du, dem Teufel geht es nur darum, dich abzuhalten von diesem Ort. Darum geht es ihm letztendlich. Und deswegen weiß er genau, wenn er einfach Dinge zwischen Geschwistern bringt, dann hält er dich ab von dieser Gemeinschaft. Dann hält er dich ab von diesem gemeinschaftlichen Erleben Gottes und damit schwächt er deine persönliche Gemeinschaft mit ihm. Und genau das könnte ihm so passen, aber du erkennst seine Listen. Und deswegen lass einfach jeden Anstoß los, lass alles los, auch jede Lauheit, jede Bequemlichkeit, jedes falsche Denken, was sich vielleicht eingeschlichen hat. Lass es einfach los, lass es hinter dir und entscheide dich ganz neu und sag, jawohl, ich komme mit meinen Geschwistern an diesen versteckten Ort des Höchsten. Darum geht's und ich schaue dabei nicht auf Menschen, ich schaue dabei nicht auf dieses oder jenes. Ja, hier mag es mal dieses geben, hier mag es mal jenes geben, aber ich lasse es immer wieder los. Ich vergebe, ich bitte um Vergebung, ich lasse mich reinigen, ich lasse mich verändern, weil am Ende des Tages, was ich wirklich will, ist, ich will diesen versteckten Ort mit Gott, diesen Schatten des Allmächtigen in meinem Leben nicht verlieren. Ich möchte da bleiben, ich möchte da sein, ich möchte da sein. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Ich danke dir für diesen wunderbaren Ort, den du für uns vorbereitet hast, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass wir dich da gemeinschaftlich sehen, Herr, dich da gemeinschaftlich erleben, Herr, dich da gemeinschaftlich vor Augen gemalt bekommen, Herr, und dass wir erhoben werden, Herr, hoch erhoben werden, Herr, über die Umstände, hoch erhoben werden, über die Gefühle, hoch erhoben werden, über jede Ablenkung, über alles, was uns zurückhalten will, wir werden hoch erhoben. Halleluja, ja, richte einfach deinen Blick aus auf ihn, richte deinen Blick aus auf ihn. Halleluja, Halleluja. Halleluja, richte deinen Blick aus auf ihn. Shakaramanda dana. Er ist hier, er zieht uns, er zieht uns. Oh yes, Lord, we see you, Lord. He was clothed in glory. And the train of his robe fills the temple, and the angels circle round him, and they cry, Son alone. Richte deinen Blick auf. Wir sind gemeinschaftlich an diesem Ort. Das ist das Stärkste. Als Gemeinde Jesu Christi, als Leib. Er möchte wohnen in unserer Mitte. Er möchte uns bestrahlen mit seinem Schatten. Überschatten mit seiner Herrlichkeit. Halleluja. Singen. Holy Lord, Gehört ihr zusammen? Ihr seid zusammengekommen, aber ihr seid nicht verheiratet. Aber ich sehe über euch einfach wirklich, wie einfach all dieser Raum des versteckten Ortes sich ganz neu geöffnet hat. Ich sehe aber, wie es mit euch beiden zu sein. Wir haben wirklich von diesem Ort eine neue Autorität in eurem Leben hervorkommen. Deswegen kommt da von diesem Ort und es wird hervorkommen. Das ist eine neue Autorität, die kommt, eine neue Klarheit. Er sagt zu dir, du bist schon da. Du bist schon da. Du bist schon angekommen. Du bist im Zentrum meiner Aufmerksamkeit, sagt Gott. Und meine Engel sind bereits freigesetzt zu deinen Gunsten und auch für deine Familie. Du bist schon da. Du bist angekommen in ihm. Du bist angenommen in ihm. Er bestrahlt dich mit seiner Herrlichkeit. Und nichts und niemand kann dir das rauben. Halleluja, du bist auch schon da, du bist auch schon da, du bist auch schon da, du bist schon da in diesem versteckten Ort. Halleluja, du bist schon da. Halleluja, er liebt dich so sehr. Und er sagt dir, ich werde ganz neu eine Freude in deinem Herzen hervorbringen. Die Freude am Herrn ist deine Stärke und diese Freude wird hervorkommen in der ganz neuen Dimension, wie jetzt. Weil du bist schon da, ich habe dich da reingenommen, sagt er. Genieße einfach diese Zeit der Gemeinschaft mit mir jeden Tag. Und du wirst erleben, die Freude an mir ist deine Stärke. Immer mehr. Halleluja. Sei gesegnet. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Da ist dieser Sog in deinem Leben. Er zieht dich ihm nach. Da ist dieser Sog in deinem Leben. Er zieht dich höher. Er zieht dich sich selbst hinterher. Und du kannst genießen an diesem höchsten Ort, diesem versteckten Ort des Allerhöchsten. Halleluja, da ist dieser Sog in deinem Leben und er wird dich nicht mehr loslassen. Er wird dich nicht mehr loslassen. In Jesu Namen. Halleluja, Jesus. Oh, Sharamando, Rodon, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Jesus, wir lieben dich. Oh, wir lieben dich. Oh, wir lieben dich. Oh ja, wir wollen sein wie Maria, die zu deinen Füßen saß. Physisch, Herr, so wollen wir sein im Geist, Herr. Wir wollen da sein, wo du bist, Herr. Wir wollen mit dir an diesem versteckten Ort sein, Herr. Wir wollen solche sein, die sich von dir bestrahlen lassen, die erkannt haben, was das Wichtigste ist im Leben. Das Wichtigste im Leben ist nicht das, was wir tun, sondern das Wichtigste im Leben ist, dass wir sind vor ihm, dass wir in ihm sind, dass wir diese Gemeinschaft mit ihm haben. Und von dort her kommt all das Gute hervor, was er durch uns bewirken möchte. Eines tut Not, hat er zu Maria gesagt. Eines ist notwendig, hat er zu Martha gesagt, sorry. Maria hat es erwählt. Maria hat es erwählt, das gute Teil. Das, worauf es ankommt. Nämlich diese Gemeinschaft mit ihm. Oh, Vater, wir danken dir. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Halleluja, Jesus. Sabrina, kommst du? Ja, ihr dürft doch kurz stehen bleiben. Weil vielleicht fragt ihr euch, ist es jedem Menschen ohne weiteres möglich, an diesen versteckten Ort zu kommen? Und die Bibel sagt ganz klar, es ist nicht ohne weiteres möglich, dass wir an diesen versteckten Ort des Höchsten kommen. Weil wie es Pastor Georg auch schon gesagt hat, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, die persönliche Beziehung zu Jesus bringt dich erst an diesen verborgenen Ort. Es ist nicht möglich, durch eigene Werke oder durch Tun oder durch Gutsein an den versteckten Ort zu kommen, sondern nur, indem wir unsere Knie vor Jesus beugen, indem wir sagen, Herr, übernimm du alles in meinem Leben. Ich gebe auf, ich kapituliere vor dir, Jesus. Ab diesem Moment ist es uns möglich, an den versteckten Ort des Höchsten zu gehen. Und ich glaube, dass hier unterm Livestream Menschen sind, die vielleicht noch nie in ihrem Leben dieses Gebet gesprochen haben. Jesus, ich lade dich in mein Herzen ein und ich kapituliere heute vor dir. Vergib mir meine Sünden, weil die trennen uns von Gott und die trennen uns auch vor diesem geheimen Ort. Und wenn du hier bist, ist ein paar Minuten die Möglichkeit, dass du dieses Gebet sprichst, dass du um Vergebung der Sünden bittest und dass du in diesen geheimen Ort eintreten kannst. Aber vielleicht hast du ja auch schon mal vor 15, 15, 20 Jahren die Entscheidung vor Jesus getroffen, aber es sind Dinge in dein Leben gekommen, die dich von Jesus weggezogen haben, die dich von ihm getrennt haben, die ja vielleicht dich haben lau werden lassen, dann ist heute die Möglichkeit, wirklich zurückzukommen, zurück zum Herz des Vaters, um Vergebung zu bitten. Oder vielleicht lebst du ja eigentlich schon mit Jesus, aber da ist Sünde in deinem Leben. Und der Verkläger der Brüder, der Teufel, ja, verklagt dich und sagt, mit diesen Sachen kannst du nicht zu Gott kommen. Mit diesen Sachen brauchst du gar nicht in seine Gegenwart kommen. Du brauchst dir gar nicht vorstellen, an den Schatten des Allmächtigen zu kommen. Und ich sag dir, heute ist die Möglichkeit da, um Vergebung zu bitten, dass all die Sachen, die dich heute noch von Gott trennen, wirklich weggenommen werden, ein für alle Mal. Dass du wirklich jeden Tag diesen Zugang hast zum Vater, diesen freien Zugang in den Schatten des Allmächtigen. Und ich möchte gern mit dir und für dich beten, dass du wirklich ab heute die Gewissheit hast, der Zugang zum Vater ist frei für dich. Es steht nichts mehr zwischen mir und Gott. Und ich, ja, du darfst mir ein Zeichen geben, ob ich für jemanden und mit jemanden hier beten darf. Du kannst einfach die Hand heben, damit ich weiß, ob hier jemand ist, der sagt, okay, Herr, ich möchte wirklich ungetrübte Gemeinschaft mit dir haben. Ich weiß, ich lebe nicht in der Gemeinschaft. Ich weiß, es war etwas in meinem Leben, was mich von dir trennt. Dann gib mir und Gott ein Zeichen und ich möchte mit dir und für dich beten. Auch du am Livestream, gib Gott ein Zeichen, dass du es heute festmachen möchtest. Ist hier jemand, mit dem ich beten darf oder für den ich beten darf? Sei mutig. Der Herr ruft dich, der Herr ruft dich. Ja, Halleluja. Heute ist deine, ja, Entschuldigung, ja. Ja, jeder, der es im Herzen hat, wirklich diese Entscheidung zu treffen, der darf gern nach vorn kommen. Der darf gern nach vorn kommen. Ja, sei mutig, wirklich, heute ist die Gelegenheit, umzukehren. Und heute ist die Gelegenheit, dass deine Beziehung zum Vater wieder, ja, frei wird. Halleluja. dann würde ich sagen, dann beten wir gemeinsam und ihr dürft gern auch am ja, da ist noch jemand. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, gebt ihnen mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ist noch jemand da, der weiß, er muss hier vorne stehen? Ich glaube, es hat noch jemand in seinem Herzen dieses Ziehen. Ihr seid herzlich eingeladen, noch dazu zu kommen. Ja, Halleluja. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, Halleluja. Ja, dann dürft ihr eure Augen schließen, auch du im Livestream. Und du darfst mir einfach mitbeten. Ah ja, da ist noch jemand. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, Sie dürfen sich gerne hier einfach hinstehen, genau. Schön. Ja, dann dürft ihr eure Augen schließen und mir einfach nachbeten und sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Sei der Herr meines Lebens. Ich will dir ab heute nachfolgen. Danke, dass du den Weg frei machst zu Gott. Und Vater, ich danke dir, dass du mich nie mehr hinausstoßen wirst. Und dass ich ab heute ein Kind Gottes bin. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir für meine Schwester. Danke, Vater, dass du sie gerufen hast bei ihrem Namen. Danke, Herr, dass sie ab heute dein ist, Herr. Danke, Herr, dass du sie wirklich in deine liebenden Arme ziehst und dass sie deine unendliche, ja, unendliche Vaterliebe ab heute schmecken kann, Herr. Danke, Herr. Ja, seht und schmeckt, wie gut der Herr ist. Dein Herr ist gut. Vater, ich danke dir, dass du sie berührst, Herr. Danke, Herr. Oh, Vater, ich danke dir für meine Schwester. Danke, Herr. Danke, Vater, wirklich für deine Liebe, die sie jetzt berührt. Danke, Herr, dass deine Liebe wirklich, sie muss nicht mitbeten. Danke, Herr, dass deine Liebe sie füllt. Danke, Herr, dass deine Liebe auch wirklich ja alle Bereiche ihres Lebens übernimmt, dass sie alle Ängste gehen müssen in Jesu Namen. Danke, Herr, dass Freiheit kommt und Freude kommt. Ich setze es frei in Jesu mächtigen Namen. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Ja, Vater, und ich danke dir für meinen Bruder. Danke, Vater, wirklich, dass du ihn jetzt siehst an diesen verborgenen Ort, Herr. Danke, Herr, dass er dich als Vater kennenlernt, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Papa, dass du ihn in deine liebenden Papa-Arme ziehst, Herr. Dass du ihm Identität gibst als wunderbarer Sohn Gottes, Herr. Danke, Herr, dass es immer tiefer geht und dass diese Liebeswurzeln immer tiefer in sein Herz wirklich ranken, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Amen und Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. So schön. Ihr dürft euch gern umdrehen. Hinter euch sind noch ganz liebe Freunde, die gern weiter für euch beten möchten, wenn ihr das möchtet. Ihr dürft dann gern auch in den Jugendgottesdienstsaal gehen. Ja, in den Jugendgottesdienstsaal dürft ihr gern gehen. Gebt ihnen nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Und wenn du am Livestream dieses Gebet mitgebetet hast, dann schick uns eine E-Mail. Wir würden dich so gern kennenlernen und dir auch noch was Kleines schenken. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Gott ist so gut. Amen. Oh, Halleluja. Ihr Lieben, Gott hat so was Mächtiges vor. Ich kann euch nur noch mal ermutigen, wirklich nächstes Wochenende bei dieser Konferenz, Worship in Wunder Konferenz mit Catherine Ruanala, Steve Swanson und uns dabei zu sein. Eine neue Zeit ist das Thema. Wir hatten jetzt am Donnerstag, genau, hat uns ein Prophet angerufen, der uns selten anruft und hat gesagt, hey, ich hab gebetet und ich hatte den Eindruck, dass Gott in Deutschland jemand einfach oder einige Leute in eine ganz neue Dimension seiner Herrlichkeit und des Geistes hinein durchbrechen lassen möchte. Und dabei seid ihr mir aufs Herz gekommen und das wollte ich euch gerne weitergeben. Er wusste überhaupt nicht, dass wir jetzt diese Konferenz vor uns haben. Ne? Jetzt habe ich am Freitag und Samstag habe ich mit Catherine Ranalla gewhatsappt und ihr gesagt, dass wir wirklich erwarten, dass Gott mächtig wirkt jetzt an dieser Konferenz. Und dann schreibt sie mir zurück und sagt, das ist der Hammer, weil ich war gerade in Hawaii auf einer großen Konferenz zusammen mit Claudio Freison, der einer der Auslöser der argentinischen Erweckung war. Und ich habe so eine starke Impartation-Zuteilung durch ihn für Erweckung empfangen. Also ich glaube, wir können uns wirklich auf was gefasst machen nächstes Wochenende. Amen. Halleluja, das wird wirklich mächtig werden. Die Zeichen stehen, ich sage mal, auf geistlichen Sturm. Ja? Halleluja. Also, wenn du noch nicht angemeldet bist für diese Konferenz, ich empfehle dir wirklich, dich anzumelden. Es kostet nichts, aber melde dich an vorher, wenn du live dabei bist. Und das ist, empfehle ich dir, das ist immer das Beste. Freitag geht's los, 19 Uhr und dann bis Sonntagmittag. Das wird eine mächtige Zeit. Wir gehen gemeinsam in eine neue Zeit und damit verbunden eine neue Dimension auch der Freisetzung, der Herrlichkeit Gottes und der Erweckung. Ich glaube wirklich, ja, Catherine hat eine neue Impartation für Erweckung bekommen. Ich glaube, dass dieser Durchbruch in eine neue Dimension der Herrlichkeit passiert, weil das die Substanz ist für diese neue Zeit. Also, ich bin wirklich gespannt. Ja, das wird stark. Seid dabei. Halleluja. Gut, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, einfach auch wie Maria. Ja, wir hatten es gerade davon, Maria saß zu den Füßen von Jesus. Und weißt du, Maria war auch diejenige, die dann dieses Alabasterfläschchen mit Öl über Jesus ausgegossen hat. Wo dann nachher der Judas sagte, hey, das hätten wir ja auch für viel Geld verkaufen können. Also mit anderen Worten, was für eine Verschwendung, so viel Geld für Jesus auszugeben. Ja. Aber für Maria, die einfach diese Gemeinschaft mit Jesus so wertgeschätzt hatte, war das Kostbarste für Jesus gerade gut genug. Und so möchte ich dich einfach ermutigen, heute jetzt auch als Ausdruck einfach deiner Liebe zu Gott. Ja, wenn du sagst, nee, da bin ich nicht dabei, dann ist auch okay. Aber wenn du einfach diese Liebe zu Jesus einfach in dir spürst, dann gib ihr einfach auch diesen Ausdruck, indem du ihm einfach etwas von dem gibst, was uns als Menschen hier auf der Erde allen letztendlich immer ein Stück weit kostbar ist, nämlich unser Geld. Ja, weil davon leben wir, das ermöglicht uns Dinge hier in dieser Welt. Also gib dir etwas von dem, was dir kostbar ist. Gib ihm einfach etwas. Frag ihn, Heiliger Geist, zeig mir, was ich geben soll und tu es einfach mit dieser Herzenshaltung der Liebe, so wie Maria das getan hat. Und du hast dazu hier vor Ort immer zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du in bar geben in den Eimer oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl liegt und dann überweisen in den nächsten Tagen, kannst du eine Spendenbescheinigung am Ende des Jahres bekommen. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, also kannst du es von der Steuer absetzen. Oder aber, wenn du über Livestream zuschaust, werden dir die Infos eingeblendet. Du kannst auch da überweisen mit der IBAN, du kannst PayPal nutzen oder du kannst auf unsere Homepage gehen und dann die Kreditkartendaten nutzen und da das entsprechend eingeben. Okay, also tu es einfach mit diesem Herzen der Liebe, mit diesem Herzen der Hingabe. Lass uns einfach ihm unser Alabasterfläschchen ausschütten in Jesu Namen. Amen. Geben wir die Eimer durch. Halleluja. Und tun das, was er uns gezeigt hat. Okay, dann habe ich euch noch ein paar sehr starke Zeugnisse auch noch von hier ist zum einen eine Nachlese von dem Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, den wir am 13. September in Wildflecken in der Rhön gemacht haben. Da kommen jetzt noch Zeugnisse. Und zwar eine bulgarische Familie war am 13.09. im Gottesdienst in Wildflecken. Pastor Georg hat unter anderem für die 4-jährige Tochter gebetet. Die dabei waren, erinnern sich dran. Die Diagnose war eine Kardiomyopathie, also eine Erkrankung des Herzmuskels bei diesem 4-jährigen Mädchen. Nach ärztlichem Befund sollte sie bis zur OP Tabletten einnehmen. Also es war eine OP geplant, sollte Tabletten einnehmen. Nach dem Gebet fand nun eine weitere ärztliche Untersuchung vor dem OP-Termin statt. Die OP wurde abgesagt, die Tabletteneinnahme ist nicht mehr erforderlich, die Ärzte konnten keinerlei Einschränkung mehr feststellen. Halleluja. Preist den Herrn. Dies berichtet ein Teilnehmer der befreundeten Familie im Glory House. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Ein weiterer Teilnehmer berichtete, dass er im selben Gottesdienst, also auch in dem Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in Wildflecken im September, dass er im Gottesdienst war und für ihn gebetet wurde. Die Knieschmerzen waren daraufhin verschwunden. Zu Hause überprüfte er nun nach einiger Zeit, ob die Knieschmerzen wirklich weg sind. Er nahm 2 10-Liter-Eimer, füllte diese mit Wasser und trug sie in den Hof, ging dann mit dem Hof hin und her. Ergebnis, die Schmerzen kamen nicht wieder bis zum heutigen Tag zurück. Halleluja. So kann man das auch testen. Ja. Preis den Herrn. Eine weitere Teilnehmerin hat im Glory House berichtet, dass während des Lobpreises ihre Augen wieder vollständig hergestellt wurden. Sie hatte ein paar Tage vorher Heuhalme ins Auge bekommen. Dies löste Schmerzen und Entzündung aus. Ins Glory House kam sie noch mit entzündeten Augen. Danach war alles weg. Halleluja. Preist den Herrn. Und unser U-Bahn-Evangelisationsteam hatte wieder einen starken U-Bahn-Einsatz gestern. Und zwar haben sie zum ersten Mal in der U-Bahn gesungen, was sehr gut ankam. Es wurde auch gepredigt und es gab wieder kreative Evangelisationsmethoden. Pass gut auf. Einer aus unserem Team machte einen Handstand an einer U-Bahn-Haltestelle, was zu einem Gespräch und Gebet bezüglich Bauchspeicheldrüsenkrebs führte. Halleluja. Weißt du, das ist sehr kreativ, ja. Es gab ein Wort der Erkenntnis, was ebenfalls zu einem Gebet führte und insgesamt gab es 3 Bekehrungen und verschiedene Teammitglieder haben einfach auf der Nachhausefahrt voller Enthusiasmus weiter evangelisiert. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. So gut. Sind die Helden. Halleluja. Die U-Bahn-Helden. Preist den Herrn.